Hallo, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Ausgabe des Langeweile-Podcast. Der Langeweile-Podcast, das ist an sich eigentlich ein Sammelsorium an sinnlosen Sachen, die keinen interessieren. Und ich glaube, ich und ihr freuen uns alle zusammen auf die allererste super lustige Geschichte von Jona. Jona, hi, wie geht's dir? Erzähl mal was Lustiges. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen. Das war der krasseste Einstieg. Der aggressivste und most progressive Intro, was wir jemals hatten. Ich bin einfach komplett fertig gerade. Ich kann doch gar nicht so schnell, weil langer Tag und so. Ich bin auch übersät mit Hautkrankheiten. Mit Hautkrankheiten? Ja. Plural? Ich habe irgendwas an meiner Lippe. Oder Pickel? Nicht Pickel. Das ist, das hatte ich früher richtig viele. Oh, sonst normalerweise richtig geile Pickel, wo du dann vorm Spiegel stehst und einmal so die nur ganz komisch anguckst und den Finger drauflegst und dann spritzt du so zwei Kilogramm Pickelschleim an die Spiegelwand. Ganz ehrlich, es ist schon geil, oder? Also es ist sehr befriedigend auf jeden Fall. Da hatte auch mal, Domian kennst du ja bestimmt, der hatte das auch mal gesagt. Da war irgendeine Olle, die gesagt hat, ey, die macht das richtig gerne, aber nicht bei sich selbst, sondern bei anderen. Und der Domian, der fand das wohl auch ganz geil. Und ich muss auch sagen, ey, ich sympathiere damit. Also ich bin, ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt schon länger nicht mehr so einen geilen hatte irgendwie, weißt du? Mhm. Ja, also noch einmal so 7., 8. Klasse. Das war noch ein gutes Alter. Damals war noch alles gut. Was ich bei Domian eigentlich am lustigsten, ich glaube, ich habe das mit Sicherheit schon mal erzählt, aber was ich am lustigsten eigentlich fand, da war eine Anruferin und die hat dann halt so, oder andersherum angefangen, wer Domian nicht kennt, das war mal ein Nacht-Talkshow-Host bei 1 Live, beziehungsweise im WDR, dem Westdeutschen Rundfunk. Und der hatte immer eine Talkshow von 1 bis 2 oder 0 bis 1. Und da haben dann einfach alle angerufen und einfach ihre Seele ausgeschüttet. Das konnten eigentlich sehr herzzerreißende Geschichten sein, wie ich bin krank und ich sterbe in den nächsten 10 Tagen. Oder ich habe meine Freundin gefragt, ob sie mich heiraten will. Und sie hat Nein gesagt. Und halt auch dann so ganz lustige Geschichten wie dass jemand so einen Hackfleisch-Fetisch hat, wo er sich immer 60 Kilogramm Hackfleisch kauft und dann mit dem einfach so einmal im Monat so ein bisschen seinen Spaß hat. Mhm. Und eine Anruferin, eine Anruferin, die hatte dann sich dann da gemeldet und dann schon so angefangen, so, ja, Domian, also ich weiß jetzt auch nicht so, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe da so einen kleinen Fetisch. Und dann Domian dann so ganz beruhigt, weil also der hat halt jeden Scheiß schon mitgemacht. Ja, dann erzähl doch mal, denn worum geht's denn? Und dann die Anruferin, ja, also, ich stehe auf Sperma. Und dann Domian passenderweise in dem Moment, dann muss ich aber erstmal schlucken. Wobei Domian selbst natürlich auch, ne? Der ist doch bisexuell. Also, das ist ja auch, das dann auch gar nicht eigentlich wahrscheinlich so abwegig auch für ihn. ich jetzt gar nicht mehr, aber ich bin eigentlich ziemlich begeistert immer von dem, also wer da angerufen hat und wie er darauf so reagiert hatte und so, also eine schillernde Persönlichkeit. Wie sind wir jetzt auf den Quatsch gekommen? Ach ja, genau, Pickel ausdrücken, genau. Ja, aber was ist denn, jetzt ist die Frage, was ist denn besser? Ist es besser, so einen richtig fetten Pickel auszudrücken? Aber der tut ja dann auch mega weh immer. Ich hatte ja früher sehr starke Akne-Probleme und allein irgendwie darüber zu reden, finde ich schon richtig unangenehm und allein das Wort Pickel zu sagen, da sträubt es mich schon irgendwie so oder auch Akne oder sowas, da kriege ich direkt Pickel, wenn ich das Wort schon sage. Ich finde das wirklich... Kriegst du da immer so Flashbacks, wie so ein Soldat, der aus Afghanistan oder sowas wiederkommt? So, ja, mir fallen wirklich direkt einfach ein paar Mobbing-Situationen ein. Oder wo Leute halt das irgendwelche Wortwitze damit gemacht haben oder sowas. Aber das bin ich ja gewohnt, auch als Rothaariger hört man da so einiges. Feuermelder und so Sachen. Das Sams ist da, ein Pumuckl und hast nicht gesehen, so, weißt du? Das ist, bin ich mit aufgewachsen. Wie war es dann so, als dann Harry Potter so richtig populär war? Mit Ron Weasley? Ja, ist ja auch ein Klassiker natürlich. Ich hab mal, keine Ahnung, ob ich das hier schon erzählt habe. Ich habe hier schon so vieles erzählt. Aber ich hab mal tatsächlich ein Mädel, das war irgendwie in der 8. Klasse oder sowas, die hat immer so, ich weiß nicht, ob sie so getan hat oder ob sie wirklich einfach Angst vor mir hatte, weil ich rote Haare hatte oder habe und hat dann die ganze Zeit so, guckt euch den an, der hat rote Haare, geh weg und so und hat dann die ganze Zeit so rumgekreischt Und mich hat es so belastet, dass ich einfach angefangen habe zu heulen. Ich habe einfach geweint. Weil das Mädel. Ich hab, ey, vor allem in der 8. Klasse oder so, da willst du eigentlich auch bei Mädels ankommen und irgendwie punkten. Und dann kommt die an und sagt einfach, dass sie irgendwie eine Phobie gegen dich hat. Und dass sie kotzen muss, wenn sie dich sieht. Und dann die ganze Zeit irgendwie dich so versucht so zu berühren, als wärst du irgendwie so ein komisches Tier, was irgendwo rumläuft und dann so, ah, ich hab's angefasst, ah. So, weißt du, ja. Das hat mich, das war die Kindheit, die mich geprägt hat. Das erklärt vielleicht einiges. Och Mann, das hört sich, aber ich meine, nachdem du dann quasi so in Tränen aufgegangen bist, da haben dich natürlich dann alle Mädchen dann richtig Alpha-Tier-mäßig angeguckt. Also die, du warst dann quasi der König der Klasse. Nee, ich war das Opfer. Das war so. Ich war einfach stumpf das Opfer. Ich war so, einmal hatte ich, habe ich irgendwo im Schul, boah, ich habe auch richtig oft beim Schullandheim es einfach nicht ertragen, weg von meinen Eltern zu sein. Oh, echt? Weg von zu Hause. Ja, ich war so ein Kind, ja. Ich musste einfach dann irgendwann nach Hause gefahren werden oder abgeholt werden. Oh. Ja. Da hatte ich irgendwann mal geweint und saß da rum und dann kam ein Schüler und hat irgendwie Geld vor meinen Füßen geworfen, weil ich wohl aussah wie so ein Obdachloser. Keine Ahnung. Also sehr viele traumatische Erlebnisse, die hier gerade hochkommen. Und Jokes on all of you, jetzt bist du am Steuer, jetzt hast du nämlich die Macht. Du kannst nämlich, bist jetzt Journalist quasi, schon fertig ausgebildet. Du kannst jetzt schreiben, was du willst über alle Leute und die einfach richtig fertig genau, machen. Genau, ich schreibe jetzt Verrisse über meine, über meine Klassenkameradinnen in der 8. Klasse. Rezension auf MDR. Sputnik. Ja, das muss man noch sagen. Wie lange fährst du eigentlich immer so? Ich glaube, das hast du schon mal gesagt, so 1,5 Stunden oder so? Heute war ich, heute habe ich tatsächlich nur 1 Stunde gebraucht von Halle nach Leipzig. Also bis hierhin dann direkt zur Straße. Das ja, war aber ganz dann, geil. Aber ja, es ist schon echt nervig auch. Da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du dann so ein bisschen geschlaucht bist. Also ich weiß jetzt nicht, musst du dann, hast du einen ganz normalen 8-Stunden-Tag oder? Ja, von, also ich bin kurz vor 9 da bis kurz vor 17 Uhr. Na gut, aber dann bist du ja trotzdem dann wahrscheinlich mindestens 7:30 bis 6 unterwegs. Ja, also ich stehe auch auf um 7:15 so und muss halt auch wieder pennen dann um 22, 23 Uhr. So, das ist schon anstrengend irgendwann. Aber ich find's eigentlich ganz geil. Weil wir auch, also jetzt gerade zum Beispiel, was ich jetzt gerade mache, ist tatsächlich ein Sketch schreiben. Bei Sputnik, weil die wollen so nächste Woche was machen über viel über Frauen und dann in der Thematik auch über Instagram und wie fake doch diese soziale Plattform ist, zum Großteil. Und da schreibe ich gerade Sketche zu. Also das sag ist mir aber bitte nicht, dass es dann, ja? Aber sag bitte nicht, dass es dann so eine Top 10 Sache wird, so die 10 Dinge, worum man einen Influencer erkennen kann oder so ein Scheiß. Nee, ich versuche schon irgendwie was Gutes zu machen. Ich versuche schon irgendwie so klassische Sketche gerade zu schreiben. Mal gucken, ob das durchkommt, ob die das wirklich wollen, weil ich glaube, die wollen eher so schnelle YouTube, Facebook-Videos, die man irgendwie so schnell konsumieren kann, auch am besten ohne Ton. Mit irgendwelchen Titten im Thumbnail und so? Nee, so ja nicht. Ist ja öffentlich-rechtlich und sehr sozial richtig. Also es kommt auf gar keinen Fall auf die Klicks an. Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Ist ja öffentlich-rechtlich, da spielen ja Klicks keine Rolle, wie wir wissen, ne? Genau, und da wird man auch nicht dann dran bewertet oder so. Das kann ich verstehen. Ich bin, als ich zur Arbeit gegangen bin, noch eine Obdachlosen-Story, genau wie letztes Mal auch schon. Da hatten wir schon so einige. Aber arbeitest du zufällig nicht beim MDR, sondern irgendwie in einer Bahnhofsmission oder sowas? Ich muss halt am Bahnhof, oder ich steige halt beim Bahnhof aus, ne? Deswegen, da sind ein paar Obdachlose. Und da war eine obdachlose Frau und da dachte ich, ey, ich laufe jetzt jeden Tag an der vorbei, so, und gebe dir natürlich nie Geld. Gebe ich dir halt heute mal irgendwie 50 Cent und kram halt so in meiner Bauchtasche herum. Und stehe auch schon. Stopp, bis dahin, stopp, das ist schon sehr sympathisch. Alleine schon, wenn du sagst, nicht, ich hole mein Portemonnaie raus, wenn ich sage, meine Bauchtasche. Sehr gut. Ich möchte einfach nur, dass sich gerade jeder einen aknebesetzten Redhead vorstellt, der eine Bauchtasche hat. Okay, das, nee, das war die 8. Klasse. Jetzt stell mich mal nicht so da, als wäre ich immer noch genauso. Rothaarig. Ja, mittlerweile gut aussehend. So, auf jeden Fall stehe ich da, kram in meiner Bauchtasche rum und will dir halt 50 Cent kurz hin. Reinpacken da in ihre Tasse, die sie da hatte. Und dann ist mir die Bauchtasche runtergefallen und all mein Geld ist auf den Boden gefallen. So, das heißt, folgende Situation. Oh. Eine Obdachlose, vor ihr überall meine 1- und 2-Euro-Stücke. Und bei jedem Stück musste ich jetzt neu überlegen, gebe ich das jetzt ihr, pack das in ihren Kaffeebecher oder ziehe ich es zurück in meinen Beutel? Bei jedem, und ich hab ihr natürlich dann mehr gegeben als 50 Cent, ne? So viel ist irgendwie klar, vielleicht auch aus Zwang, aber trotzdem. Stopp, wie kann dir eine Bauchtasche also wegfallen? Ich muss die immer abmachen, weil ich habe hier so ein. Jetzt wirklich? Naja, ich muss die unten immer hier abschneiden, weil ich ja so ein langes, wie heißt das? Ja, so eine lange Jacke habe. So, sonst komme ich da nicht ran. Und dann ist sie mir halt runtergefallen. Oh, bist du ein Lappen. Ja. Ich glaube, ich hab 1,50 oder sowas habe ich ihr gegeben. Vor allem auch ein paar Scheine, ne, natürlich. Aber sie hat sich auch sehr bedankt. Trotzdem. Oh Gott, das war mit Sicherheit so eine richtige awkwarde Situation auch für sie, wo sie so dachte, ja, ich esse jetzt ganz chillig, ich warte jetzt hier auf das, dass irgendjemand mir ein bisschen was gibt. Naja, und dann gibt er da was und dann ist so dieses sie ist Situation. Obdachlos. Also ich glaube, der ganze Tag ist irgendwie awkward, oder nicht? Also ich stelle es mir komisch vor, da die ganze Zeit zu sitzen und dann Leute, um Geld zu fragen und so, und dann gucken die dich irgendwie kurz an und dann gucken die zurück auf ihr Handy, so, weißt du, das ist schon, glaube ich, generell die ganze Zeit sehr unangenehm. Deswegen wollte ich ihr auch ein bisschen was geben. Weil ich netter, so fühlen sich, also ob du jetzt obdachlos bist oder Livestreamer bei Twitch, das macht eigentlich keinen Unterschied. Das ist, gucken tatsächlich an. Sind die Parallelen ziemlich, ziemlich groß, das stimmt. Oh, beide stinken. Ja, stimmt. Alle Twitch-Streamer stinken. Das und, ist auf jeden alle Fall. Alle Obdachlose natürlich auch, ne? Ja, die streamen auch ab und zu manchmal. Meinst du, wie hieß das denn? Ich hatte früher, da gab's hier StudiVZ und sowas, da gab's auch so ein, ich glaube, Obdachlosen-VZ oder so. Ja. Und da hieß es dann immer, man munkelt oder so. Da konnte man seinen eigenen Penner auch so hochskillen. Also, dass er irgendwann dann. Auch Penner-VZ? Das kann echt gut sein, Penner-VZ. Auf jeden Fall hatte man dann so einen eigenen Charakter und dann konnte man dann seinen Obdachlosen quasi so hochpimpen. Also, dass man dann irgendwann eine Katze hat die Katze dann weiter pimpen kann. Und dann hat man irgendwann so als Haustier dann so einen Löwen oder sowas. Und dann ist man so der Oberboss-Penner. Der Oberpenner. Der Oberpenner, da ja. Da haben echt Leute richtig, richtig viel Zeit reingesteckt in dieses Spiel, ne? Also das ging richtig ab, da haben Leute echt richtig viel. Das war halt so ein Click-Game auch einfach nur oder sowas, ne? Also nichts Anspruchsvolles, sondern halt nur, ich lasse meinen PC 24 Stunden am Tag laufen, damit ich irgendwelche Penner-Coins bekomme, mit denen ich mir dann Sachen machen kann. Also so ein Scheiß war das. Kompletter Quatsch. Ja, ich glaube, dann gab es immer rechts auf der Startseite, da war immer so eine Sektion, da hieß es dann immer, man munkelt. Und dahinter stand dann immer so eine richtig, so was richtig Dummes. Und man munkelt, dass es nachts kälter ist als draußen. Und das war dann eigentlich so schon das Highlight von dem Ganzen. Apropos richtig dumm. Aha. Achtung, provokante Überleitung, sehr provokant. Ich würde kurz einen Schritt zurückgehen, Gender-Sternchen. Ich find's nämlich eigentlich überhaupt nicht richtig dumm. Ich find's eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich würde gerne mal deine Meinung davon wissen. Gender-Sternchen, das ist ja jetzt gerade so der heiße Scheiß im Gendern. Früher hat man ja zum Beispiel bei ZuhörerInnen, da hat man dann halt das I einfach groß geschrieben, zum Beispiel, wenn man schon gegendert hat. Also wenn man es überhaupt gemacht hat. Und mittlerweile halt Gender-Sternchen, um auf generell auf Diversität auch hinzuweisen und auf Intergender-Menschen. Genau, und das ist halt mittlerweile auch im Sprachgebrauch angekommen. Also, ja, dann möchtest du streng genommen jetzt einfach mal eine Meinung einfach dazu. ZuhörerInnen. Du machst so eine kurze Gedankenpause und dann kommt das Innen. Da würde ich ganz gerne wissen, was du davon hältst. Da gibt es natürlich, es gibt natürlich keine einzige oder einzelne Antwort. Das ist kein Schwarz-Weiß-Thema, wo du einfach nur sagen kannst, ist gut oder ist schlecht. Also es klingt schon ziemlich dumm, muss man sagen. Ja. Es ist schon ziemlich dumm, aber ja. Also tendenziell finde ich das natürlich sehr gut, dass auch so langsam gesellschaftlich auch anerkannt wird, dass es halt nicht nur Menschen gibt, die sich als Männlein oder Weiblein definieren, sondern dass es dazwischen und nebenher auch noch ganz viele andere Sachen gibt. Das mit dem Sprachgebrauch ist halt so eine Sache. Ich meine, im Norden würde ich jetzt, also stopp, in Bayern, da sagt man jetzt nicht so oft das Wort Moin Moin oder Digger. Und in Hamburg sagt man nicht so oft das Wort Servus. Ich glaube, dass dann dieses genderspezifische Sprechen, dass das halt vielleicht auch nur in der Gruppe bleiben wird, die das betrifft, also der LGBTQI, was weiß ich, Szene. Okay. Na gut, aber dafür, macht man ja dann Öffentlichkeit auch für dieses Thema, damit das ja, also das ist ja nicht Moin Moin, ist ja, ist einfach nur eine Begrüßung, hat keine politische Relevanz irgendwie, aber das, diese Praktik hat ja eine politische Relevanz, indem du alle Menschen in der Sprache berücksichtigen möchtest. Was ich auch nicht schlecht finde, weil Sprache ist ja schon irgendwie was sehr Wichtiges in unserer Gesellschaft und ja, und vor allem das Handlung Schöne irgendwie. Ja, und das Schöne ist ja auch, dass Sprache auch etwas Lebendiges ist. Also wenn wir jetzt noch alle so reden würden wie Goethe oder Shakespeare, dann wird's ja auch also ganz anders aussehen. Also wenn dann früher auch, also tatsächlich Frauen zum Beispiel, wenn man das Wort Frau gesagt hat, dass man das dann direkt damit assoziiert hat, dass es einfach nur ein unterwertiger Mensch ist. Und da sind wir auch schon weiter, dass es ja sehr viele Sachen gibt in der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und ich finde es schwierig halt, ich glaube, das ist so eine Sache, die mit der Zeit kommt. Also wir werden jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre auf einmal alle sagen, meine lieben ZuschauerInnen, so. Ja, so schon, das, also so schon mal gar nicht. So setze ich das auf jeden Fall nicht durch. Wenn man jedes Mal sagt so, ja, die ÄrztInnen, so einfach so super lange Pause und dann richtig aggressiv betont. Aber ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das noch so entwickelt. Ich habe auch gehört, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Achtung, Fake News vielleicht, dass Männer oberkörperfrei erst sein dürfen in der Öffentlichkeit seit 1930 oder sowas. Dass es da auch ein paar Proteste gab, weil der Männer, die Männernippel so tabuisiert wurden. Fand ich ganz interessant. Ja. Müsste man vielleicht nochmal nachrecherchieren, aber habe ich so auf Reddit. In welchem Zusammenhang? Also in welchem Zusammenhang? Also jetzt quasi hier nur in Deutschland? Also wenn du nämlich anfängst mit Deutschland und 30er Jahre, dann ist das meistens immer eine Route, wo man eher nicht runtergehen möchte. Das kann sein, ja, hier hatten wir andere Probleme. Das stimmt auf jeden Fall zu dieser Zeit. Ich glaube, es war in Amerika, genau, das waren halt irgendwie Sportler oder sowas, die sich da gegen aufgeregt haben, dagegen protestiert haben. Das fand ich ganz interessant, so, dass auch der Männernippel so tabuisiert wurden. Ja, ich finde es auf jeden Fall immer sehr schön zu sehen, wie sich halt Freezing Nipples, wie sich Gesellschaft halt generell immer verändert. Zum Beispiel, ich suche ja im Moment nach einem Praktika für Herbst, mein Praxissemester oder Pflichtpraktikum, wie man das auch immer nennen will. Und die meisten Firmen, die schreiben jetzt zum Beispiel aus, wir suchen, was weiß ich, eine Mechatronikerin, wie auch immer. Und darunter steht dann halt immer dann WM, natürlich dann halt für Woman oder Man oder weiblich, für männlich. Walter und Margarete. Genau, genau. Und dann halt da noch ein D für divers, also WMD. Ja, ist doch gut. Ja, nein, also wie gesagt, das finde ich gut und ich finde das halt schön zu sehen, dass es so langsam halt sich durchsetzt. Ja, mal gucken, dass es akzeptiert wird. Gucken, ob es so bleibt. Wir haben ja hier ein paar Leute, die auch ganz gerne das nicht mehr so hätten. Diese ganzen Leute, die hier alles verändern wollen. Früher habe ich einfach meine Frau geheiratet und dann war gut, da gab es keinen Mann, Mann oder Frau, Frau. Wie soll das auch klappen mit 2 Frauen? Die zicken sich doch sowieso nur an. Das ist richtig. Vor allem in den 90ern durftest du auch noch in der Ehe vergewaltigen, ne? Das war eine ganz andere, war noch ein anderer Schnack. War noch ein ganz anderer Schnack. Ja, oder keine Ahnung. Also ich glaube generell, dass es uns heutzutage echt schon gut geht. Das sind halt so ganz viele kleine Sachen. Also natürlich ist es eine riesige Sache, dass man nicht mehr bestraft werden, also dass man bestraft werden kann als Mann, wenn man in der Ehe seine Frau vergewaltigt. Aber ich sehe das halt auch so in so kleinen Sachen wie zum Beispiel Raucherverbote in öffentlichen Plätzen oder Kneipen. Ich habe das ja zum Beispiel dann noch ein bisschen älter, ich habe das ja noch mitgemacht, als dann auf den ganzen Zeltpartys und in den Kneipen dann selber noch geraucht wurde und dass dann halt die ganzen Kleider am nächsten Tag einfach gestunken haben wie so ein Shisha-Club. Das stimmt, ja. Oder auch anschnallen ist auch noch gar nicht so lange Pflicht, dass man sich anschnallt im Auto. Das stimmt. Aber ey, das Vapor sind einfach solche Spastis. Um das mal kurz auch loszuwerden. Ey, wenn ich diese ganzen Vape-Läden überall sehe mittlerweile, da kriege ich einfach das Kotzen. Es ist einfach super uncool. Also wenn du, okay, wenn du vorher geraucht hast und jetzt fängst du an zu vapen, damit, weil Nikotin und so und du brauchst das und dann rauchst du halt nicht mehr, okay, cool. Aber wenn jetzt die ganzen Kids ankommen und irgendwie sich hier so einen USB-Stick ins Maul schieben und dran ziehen und das irgendwie super geil finden, dann denke ich einfach, halt einfach eure Fresse und spiel wieder Plimo. Ja. Ja, ich durfte heute in der Redaktion den Facebook-Account quasi betreuen, also werde ich jetzt auch die nächsten Tage wahrscheinlich machen und auch den WhatsApp-Kanal, was man natürlich jetzt als moderner Radiosender hat, ne, eine WhatsApp-Nummer, wo einem die Zuschauer dann irgendwelche scheiß Sprachnachrichten schicken können. Ja, super modern. Ja, mega. Und was ein bisschen, wo ich schon wusste, dass das von vornherein nicht so geil wird. Heute wurde nämlich die Kriminalstatistik veröffentlicht, der polizeiliche Kriminalreportagenüberblick von 2018. Und wurde dann quasi auf dem Lokalsender natürlich speziell dann für Münster veröffentlicht. Und generell kann man eigentlich sagen, dass vieles besser geworden ist. Also tendenziell ist die Aufklärungsquote nach oben gegangen und tendenziell sind die Verbrechen, die Anzahl der Delikte ist nach unten gegangen. Aber es kommen natürlich dann wieder so richtig geile Kommentare dann darunter wie, ja, das und das und das und das, aber es fühlt sich viel schlimmer an. Und dann stehst du dann halt so, ja. Gefühlte Wahrheit, ne? Ist halt eine gefühlte Wahrheit, so. Tut mir leid. Und wenn man sich dann mit den Leuten so auseinandersetzen muss, dann ist das einfach nur so richtig Kopfschmerz. Ich weiß gar nicht, musst du dich mit dem auseinandersetzen? Also, ihr habt ja, also wenn auch so die Community-Betreuung und so ein Shit dann, ne? Ja, also wenn die Sache ist halt die, wenn die halt wirklich wissentlich so Falschsachen da reinschreiben wie, ja, es gab viel mehr Raubüberfälle, habe ich gehört. Einfach löschen. So, nee, nix löschen. Damit musst du offen umgehen und sagen so, nee, Kollege, guck mal hier auf Seite 7 in der Statistik, die sind um 30% zurückgegangen. Was sagst du dazu? Und wenn du dann halt zurückkriegst, ja, aber gefühlt ist das anders, dann weißt du halt, wo die Person steht. Aber gerade wenn du es dann so öffentlich dann dastehen lässt, dann blamiert die sich doch nur selber, die Person, oder nicht? Ich weiß gar nicht, hast du viel mit Social Media oder also die, überhaupt ich glaub, mit Social die ganzen, Media zu tun? Hier BAMF und so, die immer Statistiken raushauen, die wollen ja jetzt auch Fakten raushauen, also wirklich statistische Zahlen und danach immer noch die gefühlte Zahl. Wie beim Wetter im Prinzip. Also es ist 15 Grad, es fühlt Grad, sich an wie 30. Gefühlte 30 Grad, ja. So. Ja. 20.000 Flüchtlinge, aber gefühlte 120.000. Wollen die jetzt machen, ja. Was war deine Frage, deine Investigative? Die investigative Frage war eigentlich, ob du auch etwas, mich interessiert das einfach, wie der MDR mit den Social-Media-Sachen dann umgeht. Also mit den Hasskommentaren, aber solchen Aluhut-Kommentaren. Boah, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, habe ich jetzt noch nichts zu mitbekommen. Also der MDR ist auf jeden Fall sehr Community-affin und geht da viel drauf ein. Und wenn da irgendwie eine Diskussion entsteht in den Comments irgendwo, dann fangen die das auch noch mal ein und machen dann einen Radiobeitrag zu und so. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ich darf jetzt auch am Wochenende, kann ich das schon mal ganz kurz anteasen, ich kann noch nicht viel dazu erzählen, aber dann in der nächsten Podcast-Folge kann ich vielleicht etwas erzählen von der Dreamhack. Denn da bin ich bei der In Leipzig. In Leipzig, bei der größten LAN-Party Deutschlands. Da bin ich für MDR Sputnik und mache da eine kleine Instagram-Story für die. Bin ich schon sehr gespannt, ja. Mal schauen. Oh, dann triffst du dich mit all deinen Lieblings-Twitch-Streamern auch? Ja, weil ich so viele Twitch-Streamer gucke, das ist richtig. Ich hab mir wirklich mal ganz kurz reingeguckt, wer da alles so spielt an Twitch-Streamern auf der Dreamhack. Und tatsächlich kenne ich überhaupt keinen davon. Also nicht einen einzigen. Sehr gut. Ich hätte gedacht, ich kenne Tar, aber nö, anscheinend nicht. Ja. Hast du denn schon Apex Legends angezockt? Oder mal ausprobiert? Ja, ich spiele das gerade tatsächlich ein bisschen, ja. Ist das wirklich so gut, wie alle sagen? Es ist schon ganz spaßig, ja. Man kann es gut nebenbei spielen. Ja, weil ich, also die letzten Shooter-Spiele, die haben mich alle einfach überhaupt nicht so richtig abgeholt, muss ich zugeben. Fortnite, also sowieso nicht, das war für mich der größte Krebsanfall aller Zeiten. Nee, Fortnite ist einfach nur zu schwierig, weil die ganzen Jugendlichen, 12-Jährigen und Mädels und Jungs, die zocken das halt einfach jeden Tag, die ganze Zeit. Das heißt, die sind super, super gut und ziehen dich einfach krass ab. Da, ich sehe schon, du bist ein richtiger Wettkämpfer. Ja, ist halt so. Und auch alles, was so davor war mit Battlefield und so. Also, ich habe mich da ja schon mal quasi verbal drüber, habe ich mir ja schon mal einen darüber runtergeholt, aber Modern Warfare 2, das ist immer noch das beste Shooter-Spiel, was ich jemals gespielt habe, wird auch immer so bleiben. Und ich habe eventuell vor, dieses Wochenende Apex Legends anzuzocken. Bin mir aber noch immer noch unsicher. Ist ja halt free to play. Ja, kannst ja nichts falsch machen. Außer halt ein bisschen Zeit da rein versenken, so, wenn es keinen Spaß macht, ist es auch nicht so schlimm. Also mir macht es Spaß, kann man auch halt gut zusammenspielen, aber auch alleine. So viel zum Service-Teil dieses Podcasts. Okay, also wie viel Podcast-Sterne würdest du dem geben? Langeweile-Podcast-Sterne? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, 5 von 6 möglichen Apex Sternen. Paketen. Packs. Apex-Packs. Apex-Packs. Dann habe ich hier noch auf meinem Zettel draufstehen Eifersucht. Und zwar ist Folgendes passiert, das wollte ich eigentlich, letzte Woche schon ansprechen, als wir diese Alkohol-Feier-Sache oder vorletzte Woche runtergerattert haben. Ich war mit meiner Freundin und der besten Freundin meiner Freundin war ich feiern. Also, warte, bevor du das irgendwie erklärst oder sowas, will ich vorher kurz sagen, dass Eifersucht auch einfach dumm ist, ne? Darauf können wir uns ja schon mal einigen, oder? Also, ja, das, definitiv. Das ist auf jeden Fall schon eine geistige Behinderung in einer gewissen Art und Weise. Aber egal, willst du das jetzt nicht framen oder sowas, aber erzähl erst mal deine Ich wollte es nicht framen, aber eine geistige Behinderung, die kann man immer raushauen. Ja, genau, stimmt. Also ich war halt in Münster mit meiner Freundin und der besten Freundin meiner Freundin, nennen wir sie einfach mal Honey und Nanny, unterwegs. Tanja nicht. Okay. Das ist eine andere Geschichte. Aber Honey ist meine Freundin und Nanny halt die beste Freundin, mit der ich mich auch sehr gut verstehe. Und wir waren dann halt zu dritt feiern und ich denke mir halt so, wenn das halt, das ist halt immer scheiße, so eine ungerade Zahl, gerade so zu dritt, das ist halt irgendwie kacke immer für einen, weil irgendwie wird tendenziös immer einer ausgeschlossen. Und da ich ja mit Honey zusammen bin und es halt dann, sag ich mal, ziemlich einfach ist, Nanny auszuschließen, habe ich dann, vielleicht auch unwissentlich Honey ein bisschen auf Abstand gehalten. Also nicht die ganze Zeit jetzt, sag ich mal, so touchy-touchy da rumgegangen und alle 5 Sekunden da einmal durchs Gesicht geleckt oder so, was ich natürlich normalerweise sonst mache. Und dann eher so, war einfach nur ein ganz bequemes Feiern gehen, so aus meiner Sicht. Aber weil ich mich dann so viel mit Nanny unterhalten habe, ist dann Honey irgendwann abgehauen und meinte dann am Ende des Abends, scheiße behandelt, die hat sich scheiße gefühlt, weil ich so viel mit Nanny gemacht hätte. Und da ich eine Person bin, die halt überhaupt nichts mit Eifersucht zu tun hat, so gar nicht, also ich verstehe das ganze Prinzip dahinter auch nicht. Nicht mal, wenn man sagt, ja, dann zeigt man damit jemanden, dass man ihn gerne hat, bin ich halt völlig überfordert da mit der ganzen Situation. Weil ich finde, wenn man jemanden gern hat, dann zeigt man das nicht dadurch, dass man einfach beleidigt ist und Streit anfängt, sondern vielleicht eher, dass man einfach dann demjenigen so viel vertraut, wie man das dann möchte und dann froh ist, wenn der Abend vorbei ist. Was weiß ich. Was sagst du? Also ich habe jetzt hier so lange rumgediskutiert. Ja, ich würde jetzt natürlich darauf antworten, aber die Therapiesitzung ist leider auch schon vorbei. Tut mir leid. Nee, sag doch mal, aber jetzt Eifersucht generell als Eifersucht ist natürlich komplettes dumm, habe ich hier vorhin auch schon gesagt, dass ich auch schon so tatsächlich ein bisschen denke, dass das natürlich irgendwie mit Selbstwertgefühl wahrscheinlich auch zusammenhängt, dass man irgendwie halt denkt, ich selbst bin nicht genug und jetzt macht er irgendwas mit irgendwem anders, was ja auch nicht schlimm ist, ja vielleicht mehr oder weniger auch normal, dass jeder so ein bisschen Zweifel auch an sich selbst hat, aber ich glaube, dass das damit zusammenhängt, aber nur eine gewagte These von mir. Und ja, also du hast nichts falsch gemacht. Vielleicht hättest du auch einfach beide, also es ist jetzt auch nicht so schwer, ein Gespräch zu dritt zu führen. Hallo? Was ist nein, so ist es ja, nein, so ist es ja nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nur jetzt quasi mich Nanny zugewandt habe und Honey voll ausgeschlossen habe oder andersrum, sondern einfach nur, dass Honey extrem falsch verstanden hat. Also alles halt durch ihre Eifersucht dann halt. Hast du denn die Nummer von Nanny? Die Nummer? Ja. Also jetzt 1, 2, 3, 4 oder was? Ja, nee, hast du ihre Nummer? Die Nummer von Nanny meinst du? Die Nummer von meiner Freundin habe ich, ja. Okay, nee, von der anderen meine ich. Ja, klar habe ich die Telefonnummer. Ja, dann mach doch mal ein, ruf sie mal an, mach mal ein Date aus oder so. Ja, genau. Ja, so haben wir uns nicht unterhalten. Wenn du dich mit ihr besser verstanden hast als mit deiner Freundin, dann. Nein, das war zu, das hat sich, kennst du das nicht, dass ich das dann, dass sie manchmal solche Sachen hochschaukeln und weil halt Hanni alles durch ihre Eifersuchtsbrille gesehen hat, hat sich das dann noch so, sag ich mal, so verstärkt. An sich war das eigentlich aus meiner Sicht ein ganz normaler Abend, nur dann quasi als Hanni mir dann erzählt hat, wie sie die ganze Sache dann erlebt hat, erlebe ich, denke ich jetzt, dass der Abend auch komplett anders abgelaufen ist. Also obwohl er eigentlich nicht anders abgelaufen ist. Also du würdest deiner Freundin auch zustimmen, tatsächlich. Nein, halt überhaupt nicht. Ich kann ihre Sichtweise bis zu einem gewissen Punkt tolerieren, aber es ist halt so überhaupt nicht abgelaufen. Ja, nein, halt überhaupt nicht. So beruhigst du sie bestimmt, wenn du sagst, okay, ich toleriere deine Sichtweise. Ja, ich freue mich auch schon auf das Gespräch, wenn Hanni sich dann den Podcast hier angehört hat. Ja, ja. Und dann, das habe ich auch schon gedacht, sonst, also. Ja, da muss ich jetzt natürlich auch diplomatisch irgendwie. Nee, ich möchte, ach, was heißt diplomatisch? Also ich will jetzt nicht eure Beziehung zerstören. Ja, genau, das kannst du mit Sicherheit. Ja, okay. Ja, mit der Macht des Instagram-Accounts von MDR Sputnik. Aha. Ich merke, sie ist eh schon kaputt. Aber. Nein, also ich möchte das jetzt auch nicht sagen. Ich bin die allerletzte Person auf der ganzen Welt. Ich höre stinknormale Sachen so, keine Ahnung, sie, hat jetzt halt, oder beziehungsweise hat die Ausbildung fertig und bleibt dann quasi in ihrem Beruf. Und dann war Hanni auch noch dabei, die, da sind halt beste Freundinnen, die haben halt mega viele ähnliche Hobbys oder wie soll ich das sagen, halt, sind halt beste Freundinnen. Und ich will jetzt gar nicht, dass so Leute denken, ich wäre hier irgendwie so ein Party-Animal, dass jeder Frau einfach hinterherguckt, weil das ist echt ohne Witz das Letzte, was eigentlich bei mir irgendwo im Lebenslauf steht, dass ich hier so ein Möchtegern Casanova bin, weil das ist eher anders so, dass ich. War clever von dir, dass du es nicht reingeschrieben hast. Als was reingeschrieben? Dass du es nicht reingeschrieben hast in deinen Lebenslauf, das war sehr clever von dir. Ja, gut, das macht einem halt manche Türen, öffnet einem manche Türen, aber schließt halt auch viele Türen, deswegen. Ach, naja. Aber egal, also, keine Ahnung, also ja, das hat mich jetzt so. Um mal konstruktiv zu sein und an diese Sache konstruktiv ranzugehen. Also, du musst das halt irgendwie, also, wenn sie es so empfunden hat, dann akzeptierst du das natürlich und versuchst es nachzuempfinden. Kannst natürlich genau. Auch, was du wahrscheinlich auch schon gemacht hast, deinen Standpunkt noch mal äußern, dass du das nicht so empfunden hast, so dass es dir dann vielleicht in diesem Sinne auch leid tut, nehme ich mal an. Also nicht in einem absoluten Sinne, aber natürlich, weil sie so empfunden hat. Du wolltest sie ja nicht irgendwie verletzen. So. Und dann natürlich, genau. Hey, go on, life is crazy. Und wenn das noch mal irgendwie vorkommt, dass du merkst, okay, jetzt könnte wieder solch eine Situation aufkommen, dass du dann versuchst, sie einfach noch mal mehr mit einzubinden, weil du ja jetzt weißt, wie sie auf sowas empfindet. Genau, ja, soweit waren, ist bei mir auch schon alles erledigt. Also ich habe jetzt überhaupt keinen Stress mit Hanni in, also überhaupt nicht. Ich wusste, das Gespräch ist jetzt auch völlig in die falsche Richtung. Das ist jetzt echt hier so ein Psychiatergespräch. Ja. Das riecht so Beziehungsberatung mit JD. Du wolltest den Shit. Ich wollte den Shit. Eigentlich wollte ich nur wissen, was generell also Eifersucht ist und so weiter und so fort. Aber ist scheißegal. Ich glaube, wir haben alles besprochen, was wir wollten. Ich glaube, wir machen jetzt auch eine kleine Werbung, um all die Gemüter zu beruhigen und all die hochgepushten Feelings und auch verletzten Feelings wieder gerade zu kehren. Und dann melden wir uns gleich wieder. Bleibt dran. Hört bitte keine anderen Podcasts. Wenn eine Frau bei einer Autopanne auf männliche Hilfe hofft, ist es unangebracht, Witze über die Frau am Steuer zu reißen, die nichts von Motor und Technik versteht. Oft zu beobachten, ist die Dame jung und hübsch, kommt die Hilfe meist schnell. Leider lässt sie manchmal auf sich warten, wenn die Figur nicht mehr ganz so makellos ist. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Es gibt jedoch falsche Verhaltensweisen, die besonders häufig bei Frauen beobachtet werden. Zum Beispiel Nichtbeachten der Vorfahrt. Hallo und herzlich willkommen zurück. Die guten alten 70er. Wann war das? 1975 oder sowas? 75. Das war doch ein schönes goldenes Jahr für die Frauenrechte. Ja, da war Robert Harspecht war noch ganz, ganz groß damals und noch ganz, ganz jung. In jeder Folge habe ich vergessen vorhin mindestens einmal Robert Harknecht erwähnen. Und Und ich habe mich vorhin mich noch gefragt, wer ist denn dieser Robert Dingsbums? Und da musste ich in das Nachgespräch von der letzten Sendung denken, wo du ganz stolz warst, dass du jetzt den neuesten Evergreen des Jahrtausends dir erfunden hast, wo einfach Robert Hassknecht einfach immer mit anderem Namen erwähnt wird. Robert Harnecht. Das ist richtig. Ja, genau. Ist das schlecht? Wäre schlecht. Robert Habecht. Oh mein Gott, ich muss mir vorhin ein paar aufschreiben. Irgendwann wird es wirklich schwierig. Was auch schwierig wird, ist, hier die Situation kennst du bestimmt. Eine sehr relatable Comedy-Skit kommt jetzt. Achtung, festgehalten. Und zwar bin ich heute hier durchs MDR-Gebäude durchgelaufen und da läuft eine Arbeitskollegin an mir vorbei und sagt jetzt so, guten Morgen, so, halt ganz fröhlich und locker. Meine Stimmbänder waren aber noch nicht ready und ich war nur so, weißt du? Weißt du, und so entstehen die Theorien von den Reptiloiden, die Menschen irgendwie besetzen oder sich als Menschen darstellen, aber eigentlich die Welt beherrschen. Das richtig, ja, die sind alle beim MDR. Das ist richtig. das kennst du auch, oder? Ja, ich hatte das einmal, das war, also jetzt bei mir nicht, aber das war auch so 9. oder 10. Klasse, da saßen wir halt im Bus. Ich bin ein Buskind, ganz stolzes Buskind, auf dem Rückweg nach der Schule. Schule war vorbei und wir saßen hinten quasi im Vierer, beziehungsweise da waren dann noch diese queren Dreiersitze. Und dann war das wie so ein riesiges U und es war eigentlich alles ganz lustig. Und dann hatte eine Mitschülerin von mir dann halt quasi angefangen zu reden. Und die hatte dann also wirklich so diesen sprichwörtlichen Frosch im Hals, wo dann quasi normalerweise die Stimme ungefähr so wäre, wenn sie dann halt ganz normal redet, hat sie dann einfach ganz seriös so geredet, wo dann irgendwie was war und ist dann wieder ganz normal im Satz übergeschwungen. Und ich saß dann nur so, scheiße, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Habe ich das nur gedacht? Oder hat das jemand anderes bemerkt? Oder Alter, ist das jetzt eine Halluzination von mir gewesen? Wahrscheinlich. Und ich war so, weil keiner irgendwie was gesagt hat und sie auch nicht mal irgendwie so oder oh, Entschuldigung gesagt hätte, dachte ich, dass nur ich das so gehört habe. Und ich habe jetzt vor 2 Jahren oder so, habe ich noch mit einem Freund von mir gesprochen und von der Situation so berichtet und der meinte halt, der hat genau das gleiche gesagt. Er so, ich dachte das auch, ich dachte, das hat keiner gehört, aber weil keiner halt was gesagt hat, dachte ich, dass ich das halt überhört habe, aber da mussten wir erstmal quasi so einen kleinen posttraumatisches Stresssyndrom-Anfall klären. Gott, scheiße. Ja, aber nee, kenne ich auf jeden Fall, wo es dann überhaupt nicht geht. Nice, sehr gut. Brötchen beim Bäcker. Die haben super lustige Namen. Eins muss man halt wirklich lassen. Wir haben echt gute Übergänge. Also wenn du von einem zum anderen Thema irgendwie hinführen möchtest, dann wissen wir halt beide einfach, wie man das macht. Bäcker beim Brötchen. Brötchen beim Bäcker. Es ist mir scheißegal, ey. Oh, ich habe auch ganz kurz, ich habe hier, als ich eingezogen bin in meine WG, da habe ich direkt ist mir ein Fauxpas passiert, nämlich ich wollte den Kaffee in den Kühlschrank stellen, weil der sich dann länger hält und länger frisch bleibt und länger lecker bleibt. Und habe halt richtig viel Kaffee einfach verschüttet in den Joghurt von einer Mitbewohnerin. Und die meint aber, ist überhaupt nicht schlimm, Kaffee kickt. Und hat das halt dann einfach später gefuttert. Das ist mir nur gerade irgendwie eingefallen. Naja, auf jeden Very Fall. Very relatable. Ja, kommen genau. Wir zurück zum Bäcker, zu unserem Thema. Zum Bäckerbrötchen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich das Thema ist. Aber ey, Brötchen beim Bäcker. Die haben doch echt. Ich klinge gerade so wie so ein richtig schlechter Stand-up-Comedian. So ein Brötchen beim Bäcker. Die haben aber lustige Namen, oder nicht? Kennt ihr das auch? Bäckersmütze, Schlemmerzunge. Das, weißt du, was kommt als nächstes? Stopp. Ja, also Jone hat mir die Geschichte mal so erzählt, dass es dann vielleicht besser für den Einstieg, dass er beim Bäcker war. Und beim Bäcker hat er einfach mal bemerkt, wie dumm die Namen von den ganzen Produkten sind, die da haben. Weißt du, was tatsächlich das Schlimmste ist? Du musst den Scheiß ja bestellen. Das heißt, du musst dann sagen, ja, einmal bitte die Schlemmerzunge. So. Und du wirst halt gedrängt dazu, irgendeinen Scheiß zu sagen, den du eigentlich gar nicht sagen willst. Dann hast du schon direkt keinen Appetit mehr. Dann gehst du einfach direkt raus. Also bei mir, ich weiß jetzt nicht, also spontan fallen mir jetzt nicht so viele Sachen ein. Also ich habe halt zum Beispiel Eisenbahnschienen, die man sich kaufen kann, Schweineohren oder auch Kaiserschnitten. Das wäre jetzt so das, was mir persönlich einfällt. Ey, In Leipzig sagen sie zu Berliner Pfannkuchen. What the fuck? Ja, das ist mega verwirrend. Das ist super verwirrend. Also generell, was überall, dass man in Deutschland nicht sich einfach mal, dass es kein Gesetz gibt, wo man überall zu Brötchen sagt und nicht irgendwie Semmel oder Knödel oder was weiß ich. Ja, da bist du tatsächlich sehr nah dran an Hitler oder hier an Goebbels. Der hat doch, war das Goebbels, der so ein bisschen die deutsche Grammatik universalisiert hat, dass alle so mehr oder weniger die gleiche Grammatik haben und sowas. Das war, glaube ich, Goebbels, der da viel zu beigetragen hat. Ich wusste doch, irgendwo da hat man so ein bisschen Überschneidung. Also mit dem, also wir sind mir doch vielleicht ein kleines bisschen sympathischer. Der liebe Goebbels. Stimmt, aber es war wirklich sehr verwirrend, als beim Bäcker halt eine Frau war und einen Pfannkuchen bestellt hat. Und dann kriegt sie einen Berliner. Und ich war erstmal so, nee, sorry. Ich glaube, sie haben hier was verwechselt. Das ist ein Berliner. Und ja. Dann standst du halt ziemlich dumm da. Dann stand ich da mit runtergelassener Hose. Ach nee, aber ich kenne das als ich in Amerika gelebt habe, da war ich in einer größeren WG, wo auch drei andere Deutsche dabei waren. Und da kam halt eine aus Berlin und die anderen zwei, die kamen aus dem Süden von Deutschland. Und als es dann losging mit, wir bräuchten oder es hat's noch Semmel bei uns im Haus, da bin ich völlig ausgerastet. Erstmal grammatikalisch hat es noch, also hat's noch und dann Semmel für Brötchen. Da war dann völlig vorbei. Ist aber auch einfach falsch, muss man dazu sagen. Ne? Also du kannst nicht sagen, das ist halt so bei deren, Mundsprache? Nee, warte, wie heißt es? Mund, irgendwas mit Mund, hier, ach, egal. Auf jeden Fall. Schlemmerzunge. Es ist Sprech bei denen so irgendwie. Nee, das ist einfach falsch. Muss man auch mal dann so sagen. Dass sie einfach, das sind einfach gesamte Regionen, die Dinge falsch benennen. Genau, also möchtest du auch so ein bisschen einen kleinen Goebbelschen Ansatz haben in Deutschland? Dass Pfannkuchen überall Pfannkuchen heißt und Berliner Berliner. Ja, nicht alles war schlecht. Es war nicht alles schlecht. Wie hieß denn nochmal hier diese eine TV-Moderatorin, die hat sich doch auch so voll in die Scheiße geritten, die dann quasi in ihrem Buch argumentiert hat, dass Nazis doch nicht so schlimm gewesen wären, weil die haben ja die Autobahn gebaut. Was auch übrigens Fake ist, habe ich mal gehört. Genau, das ist auch Fake News. Das ist Fake News. Warte mal. Eva Herrmann. Ach, Eva, einfach ist ein schöner Vorname für, wenn man solche Nazi-Sachen rausprügelt. Wundervoll. Was ist das? Was höre ich da? Oh mein Gott, es ist wieder Zeit für. Hier Intro. Das war sogar echt gar nicht mal. Es war echt ein guter Übergang. Jetzt muss ich mir nur noch mal meine Sachen hier raussuchen. Und dann, was war's denn noch mal? Ach, genau, stimmt. Alles klar, ja, ich hab's. Ja, herzlich willkommen zur allseits beliebten Witzewelle. Vielleicht jetzt in der ersten Saison, in der finalen Ausgabe. Und, man weiß es nicht. Nein, es kann, komm, das ist wie, ein paar Mal. Es ist wie bei Game of Thrones, man weiß nie, wie es endet. Aber man weiß auf jeden Fall, dass einer sterben wird heute. One is gonna die. Genau, und zwar geht es darum, dass wir extrem lustige Menschen sind und das quasi mit euch teilen müssen. Ich meine, ihr habt das wahrscheinlich schon im Laufe der ganzen 33 Podcast-Ausgaben gehört und auch mitbekommen, dass wir extrem lustig sind. Ich glaube, je öfter ich das sage, desto wahrer wird es. Und Jona hatte die super Idee für die Witzewelle, dass wir uns doch gegenseitig ein paar Witze vorlesen, selbst erfunden natürlich. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich den schlechte Witze. Ja, so sieht. Ja, gute Menschen, schlechte Witze. Das ist, glaube ich, eine gute Überschrift für den ganzen Quatsch hier. Dann hau mich doch mal aus dem Witz. Sitz. Da fängt's schon an. Das war der erste, bleibt noch einer. Ne, wie viele haben wir? Zwei jeder, oder? Ich hoffe. Ja, so jeder zwei hätte ich jetzt gedacht. Okay, gut, weil ich habe noch nur zwei. Ich habe mir die. Ich hab's nämlich vergessen. Ich habe mir die vorhin schnell ausgedacht. Ey, und du hast mich angeschrieben, ja, Witzewelle, das gibt's heute, ne? Ich so, ja, klar. Ja, aber also ich habe es nicht so gefragt, so, das gibt's heute, ne? So im Sinne, dass ich es nicht wusste, sondern im Sinne, ob du es wirklich auf dem Schirm hast, dass es das gibt. Ja. Genau, aber ich habe es halt selber irgendwie ein bisschen verpeilt. Ich soll wirklich anfangen, oder was? Ja, ja, hau mal raus. Okay. Okay. Das ist super dumm. Okay, also ich noch ganz kurzer Disclaimer, letztes Mal waren sie besser. Okay, los geht's. Der ADAC hat neue Zahlen veröffentlicht, tatsächlich. Demzufolge verbringen Menschen in Berlin jedes Jahr durchschnittlich ganze 154 Stunden im Stau. Eine Ampel war defekt. Okay. Alles klar. Alles klar. Dann kommt der... Wir müssen noch kurz evaluieren. Den, jetzt, also, wie sollen wir das denn? Wollen wir so eine Evaluations... okay, evaluieren. Sandwich-Taktik. Was Sandwich-Taktik? Immer was Positives, dann was Negatives und dann wieder mit was Positivem aufhören. Also zuerst einmal finde ich es sehr gut, dass du dich getraut hast, diesen Witz vorzulesen. Nee, da war ich also eigentlich ganz gut. Ich sag mal, Skala von 1 bis 10, wo 10 quasi Bill Burr und die 1 Mario Barth ist, dann ich gebe dir wohl eine 7 dafür. Ich fand ihn tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ich hab ihn aufgeschrieben und dann musste ich kurz lachen, selber. Weißt du, so gut war er, ja. Zumindest für mich. Ja, okay. Ich finde, also, was auch immer sehr, sag ich mal, glaube ich, die ganze Sache oder das ganze Witze erzählen verfälscht ist, wenn du wirklich Stand-Up-Comedian bist, dann ist das Publikum schon quasi so ein bisschen, solange du nicht der Aufwärmer bist, ist das schon so ein bisschen bereit, eher zu lachen, als wenn du es jetzt so trocken einfach rüber erzählst. Meinst du? Ich glaube nicht eher, dass du, wenn du sagst, ey, Leute, ich bin Comedian, Achtung, hier kommen meine Witze, dass die Leute sagen, okay, du bist Comedian, okay, nee, dann bring ich mal zum Lachen, du Spasti. Nee, vorausgesetzt, die Leute, du bist schon ein bisschen größer. Achso, vorausgesetzt, ja, du bist okay. Lustig, ja. Ja gut, ja, das stimmt, wenn du irgendwie eine gewisse Reichweite schon hast und die Leute denken, okay, du bist lustig, dann ja. Aber das muss man sich auch erstmal, da muss man erstmal hinkommen, ne? Ja. Wobei, Kristall hat es ja auch geschafft. Ja. Meine Ausgabe, das ist, glaube ich, eher so eine kleine Postillon, oder es könnte eine Postillon-Überschrift sein. Okay. Siebenjähriger hält 50 Geiseln im Schwimmbad mit Arschbomben. Oh Gott. Was? Ja gut, dann muss ja. Okay, fangen wir mit was Positivem an. Ich finde es schön, dass das Wort Arsch im Witz drin vorkam. Kritik wäre vielleicht ein bisschen an der Struktur und am Witz arbeiten. Vielleicht ein bisschen was Lustiges noch reinbringen. Oh ja, das ist gut. Aber sonst im Großen und Ganzen fand ich die ganz in Ordnung tatsächlich, ja. Alles klar. Also ja, Classic-Wortspiel. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Worte irgendwie umstellen. Ja, ich glaube, dann würde ein bisschen mehr Einleitung. Ein bisschen besser delivered werden dann. Yes. Aber sonst, ja, könnte so bei einem Postillon-Sketch unten, da blenden die ja immer noch die Witze ein, die nicht reingekommen sind, als eigentlich das Sketch. Genau. Da könnte der, glaube ich, da würde ich den vielleicht sehen irgendwann. Ja, alles klar. Gut. Finde ich super. Okay. Dann Achtung, Leute, die offended werden, jetzt bitte einmal ganz kurz weghören. Ich weiß nicht mal, ob das ein Gag ist oder einfach nur asozial. Achtung. Eine kleine Quizfrage. Warum reden viele homosexuelle Kerle so nasal? Erzähl's mir. Weil sie immer einen Schwanz im Mund haben. Ach nee, der ist alt. Also echt, den habe ich schon alt? Mal irgendwo. Ach, irgendwo in der Form habe ich den schon mal gehört. Ich habe mir den ausgedacht. Ja, tut mir leid, also mich überzeugt er jetzt nicht so ganz gut. Also ich habe den in irgendeiner Art und Weise habe ich den schon mal gehört. Na gut. Aber ja. Also okay, sagen wir so, bin ich trotzdem zufrieden, weil er genau. Anscheinend so gut ist, dass andere das auch geschrieben haben. Wobei. Okay, dann schließe ich jetzt diese wirklich sehr lustige Witzewelle ab. Der Internationale Frauentag am 8. März ist jetzt ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. Ich finde es ja an sich eigentlich schon ein bisschen ungerecht. Jetzt drehen sich nur noch 364 Tage im Jahr um den Mann. Ja, okay. Alles klar. Ach ja. Und das war die Witzewelle. Outro. Haben wir ein Outro? Ich lasse einfach das Intro nochmal laufen nachher. Oder lass einfach das hier drin. Das war auf jeden Fall. Ich mache es auch einfach deswegen, weil es so unangenehm ist. Weißt du? Schon. Ich vermisse gerade so ein bisschen die Stand-Up-Bühne. Deswegen erinnert mich das hier immer ein klein wenig an meine Bühnenerfahrungen. Ja. Apropos, jetzt, wenn du bei Demütigung jetzt dabei bist, also wenn du das irgendwie so ein bisschen vermisst. Demütigung bin ich immer dabei. Ja, bei dem, also, das habe ich letztens erst entdeckt, und zwar, das ist, ich weiß nicht, ob das neu ist, das ist wahrscheinlich mega alt, aber das ist ein Fetisch, und zwar gibt es quasi natürlich immer so in der BDSM-Szene immer einen Dominanten und einen Nicht-Dominanten, Devoten-Part. Und das wird ja bei den meisten Leuten irgendwie mit Peitschenhieben oder sonst was oder so assoziiert. Und ich habe das jetzt gelesen, dass es dann quasi als Geldkontrolle gibt. Also quasi, dass es Geldsklaven gibt. Dann gibt es quasi einen Herrn oder eine Herrin, die dann quasi den Sklaven einfach finanziell ausbeutet. Und der Ausgebeutete findet das geil. Nee, schon so richtig so, nicht so Sugar Daddy im Sinne von Ausbeuten, meinst du? Ah, okay. Genau, so richtig so ausbeuten, so, dass er quasi wirklich seinen letzten Cent dafür hinblättert und sich daran freut, dass dann halt seine Herrin Geld hat. Und die haben keinen, und es gibt halt keinen sexuellen Kontakt zwischen den beiden, sondern nur halt wirklich dieser, der Geldfluss ist quasi der Geschlechtsverkehr, so wie ich das verstanden habe. Ja. Wenn mich finanzielle Ausbeutung geil machen würde, hätte ich eine Dauererektion. Genau, zum Beispiel. Also, habe ich aber auch schon tatsächlich mal von gehört, dass es sowas gibt. Ich glaube auch irgendwo bei Domian oder irgendwie sowas. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, wie man da. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob das wirklich dann so ein Sexting ist. Das ist, glaube ich, eher so ein Machtspielchen dann auch irgendwie sowas, ne? Ja, also es ist schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise was Sexuelles, also zumindest für die Leute. Ja, aber sehr abstrakt, glaube ich. Ich glaube auch für die wahrscheinlich eher was Abstraktes. Also ich glaube nicht, dass die da irgendwie jetzt. Ich weiß nicht, ob die da wirklich von erregt werden. Ich glaube, das ist vielleicht. Ich glaube, erregen, aber dann in einem anderen Sinn. Ich glaube, nicht in einem sexuellen Sinne. Würde ich jetzt behaupten, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht genau. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr skurril, als ich mir das dann so durchgelesen habe. Und also ich kann es einfach nicht so richtig verstehen, weil es einfach nicht mein Ding ist. So, es ist ziemlich interessant, skurril, aber mir fehlt das Verständnis dafür, dass es quasi eine Art sexueller Auslebung oder Fantasiefetische sein kann, sollte. Weil ich gucke halt einfach nur dann, ja scheiße, jetzt bin ich pleite und jetzt, wie lebe ich? Also, wie bezahle ich meine Miete? Was ist jetzt los hier? Also, da fehlt es mir dann. Das stimmt, ja, dann vielleicht bei deinem Patenonkel mal anfragen, ob der vielleicht ein bisschen Geld hat oder. Ja, also wir müssen an unseren Überleitungen echt noch arbeiten. Ich merke schon. Ich gucke ja auf den Zettel und ich gucke halt die ganze Zeit, wie ich auf dein Thema überleiten kann. Aber egal. Ich werde Patenonkel, ja. Wenn du selbst Patenonkel wirst. Ja, das wusste ich nicht. Ja gut, dann ist es natürlich schwierig. Ich bin dieses Wochenende, ich habe zwei ältere Cousins, wie auch immer. Einer ist auf jeden Fall über 30, der andere, der ist knapp unter 40. Und der unter Cousins und der jüngere Cousin von mir, der hat jetzt mit seiner Frau zusammen sein zweites Kind bekommen. Das ist ein kleines Mädchen. Das wird diesen Sonntag getauft. Und die Eltern, die waren jetzt, ich sag mal so Mitte Januar oder sowas in der Klausurenphase, waren die dann quasi bei mir beziehungsweise bei meinen Eltern. Dass die in der Klausurenphase sind? Ja. Nein, ich war in der Klausurenphase und in der Klausurenphase waren die bei mir. Die sind Anfang 30 ungefähr. Okay. Und die waren dann quasi bei uns und Tobi, mein Bruder, der war halt auch hier mein Jüngerer. Und die haben quasi uns beide gefragt, ob wir nicht Patenonkel für das zweite Kind von ihnen werden möchten. Und da war ich sehr, sehr stolz, also innerlich zumindest. Äußerlich habe ich das jetzt nicht so sehr gezeigt. Und ja, ich werde Patenonkel. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich machen soll. Weil ich habe dann nämlich quasi als Erste, das ist auch so richtig deutsch, als ich dann da unten saß, habe ich dann erstmal. Ich weiß auch, was ein Patenonkel ist, aber. Erklär mal, also ich weiß es nicht. Was macht er? Also für mich war Patenonkel immer derjenige, der mir zu Geburtstagen immer Geld gegeben hat oder irgendwelche anderen Geschenke. Wow, wenn das die Aufgabe eines Patenonkels ist, dann hätte ich echt keinen Bock darauf. Bin ich jetzt auch so ein leichter Geldsklave? Fällt mir gerade mal auf. Erregt es dich, Patenonkel zu sein und. Es macht mich stolz. Ist es strafbar? Ja, also eigentlich soll der. Süß. Ja, ich weiß. Das kommt bei mir immer oft vor. Also wenn ich irgendwann so in der Witzewelle lachen sollte, dann hast du wirklich einen guten Witz gemacht, weil das ist die ehrlichste Lache, die ich wirklich habe. Okay, ja, sehr gut. Okay, ja, also mehr Pedo-Gags nächstes Mal, schreibe ich mal. Ja, die kommen immer gut an, zumindest bei mir. Ich habe dann natürlich, sage ich dann erstmal, ich hab mich natürlich gefreut, dass sie mich gefragt haben, aber dann hat sich natürlich der innerliche Deutsche bei mir gemeldet und ich musste erstmal nachgucken, was denn überhaupt so ein Patenonkel überhaupt macht. Was sind denn so die Rechten und Pflichten von Patenonkels? Wie auch immer. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht in der evangelischen sowie auch in der katholischen Kirche, ich bin ja streng genommen katholisch geboren. Aufgezogen, würde ich jetzt nicht so sagen, aber in meinem Pass steht immer noch katholisch-römisch, sollen eigentlich so Glaubenshelfer sein. Also neben den Erziehungsberechtigten sollen und dem eigentlichen Pfarrer, da soll das quasi, soll bezeuge ich dann bei der Taufe, dass dann quasi langweilig. Die Tochter, ja, genau. Also, das ist super lame, der hatte ich ja. Also sei halt einfach ein cooler Onkel oder irgendwie sowas. Weißt du, ja. Nimm die Rolle ein des coolen Onkels, mit dem man irgendwie mal ein Wochenende im Heidepark verbringen kann, sowas. Das wäre cool. Aber jetzt mach nicht hier irgendeinen Katholiken-Scheiß. Der hat doch keinen Bock, hat doch keiner mehr Bock drauf. Ja, warte, jetzt geht's aber los. Ich habe dann auf jeden Fall eingewilligt, weil ich das dann eher so auch als cooler Onkel dann quasi auffasse insgesamt. Und wie gesagt, die Taufe, die ist jetzt am Sonntag. Und ich suche mir gerade mal die Nachricht raus. Jetzt hat dann quasi ungefähr vor 2 oder 3 Wochen hat dann die Mutter reingeschrieben, bla bla bla, hallo zusammen, die Planung wird konkreter, die Messe, die ist um 12 und danach passiert das und das. Und dann schreibt sie dann zum Schluss, ich hätte noch 2 Fürbitten zum Vorlesen zu vergeben. Und dann hat sie mich und meinen Bruder gefragt, ob ich nicht Fürbitten vorlese. Und Fürbitten, das sind in der im katholischen Glauben, das sind quasi so 1 oder 2 Zeiler, wo man quasi irgendwann während des Gottesdienstes, dann geht man nach vorne und dann ist es mal so, man liest dann diese Fürbitte vor, also zum Beispiel, was weiß ich, lieber Gott, bitte mach das. Deine Witze bei den Gangs aus einem Schwimmbad wurden 50 Senioren als Geiseln genommen. Mit Arschbomben! Ja, nee, also Fürbitten sind eher sowas wie, lieber Gott, bitte macht, dass alle hier Getauften ein langes und verfülltes Leben haben. Und dann sagt die ganze restliche Gemeinschaft, lieber Gott, erhöre uns oder so. Und darum hat die quasi mich und Tobi gebeten. Und ich habe mit dem Kommentar abgelehnt, nee, sorry, Fürbitten von mir sind so sinnvoll wie der Papst im Puff. Aber ich gebe wohl einen Trinkspruch nachher. Und das habe ich dann quasi in die Gruppe reingeschrieben und dann habe ich irgendwann mal die Gruppe geöffnet und dann habe ich gemerkt, dass da zum Beispiel so Leute drin sind, wie zum Beispiel die Oma oder auch die Großmutter von also die ich gar nicht kenne. Und dann hören die halt solche Sachen wie von mir, ja, der Papst im Puff von mir. Das war mir dann ein bisschen peinlich, weil die kennen mich quasi eigentlich gar nicht und die wissen dann quasi, okay, ich bin jetzt quasi der Patenonkel von ihrem Enkelkind und die bestimmt wieder vergessen, wenn du die dann irgendwann mal siehst. Ja, die sind auch alt genug dafür. Ja, genau, dafür. Deswegen. Kein Problem. Also ich habe das eigentlich in dem Sinne gesagt, weil ich halt überhaupt nicht gläubig bin und wenn ich dann da vorne stehe und dann irgendwie so einen Scheiß sag wie, ja, lieber Gott, bitte erhöre mich und mach, dass alle Menschen dieser Welt nicht pädophil werden, das bringt halt gar nichts. Das ist so, als würde ich jetzt zu irgendeinem wildfremden Menschen hingehen und sagen, ey du, ich liebe dich, du bist mir der wichtigste Mensch in meinem ganzen Leben. Das hat halt überhaupt keine Bedeutung. Ich glaube, der Mensch würde sich tatsächlich freuen darüber. Ja, aber, schon, aber es hat halt wirklich überhaupt keine Bedeutung. Für dich nicht, nee. Stimmt, es wäre auch so unauthentisch dann. Aber ganz kurz, wer macht denn überhaupt noch sowas? Also mit 30 machst du doch, gibt es 30-jährige Katholiken? Das gibt's oder was? Ich glaube, ab 30 wird man erst Katholik. Aber what the fuck? Also der Vater ist aus der Kirche ausgetreten, aber sie ist quasi noch drin, deswegen dürfen die das überhaupt noch machen. Ja, aber warum machen die, also wollen die das machen oder machen die das wegen der Familie? Weil ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr vorstellen, junge, aufgeklärte Menschen, die dann irgendwelche Fürbitten und sowas, also es ist komplett aus meiner Reichweite, meiner Realität heraus. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich irgendwann mal, wenn der Unfall passieren sollte und ich Vater werde, dass ich mein Kind auf jeden Fall nicht zu so einem Scheiß zwingen werde. Irgendwann, wenn das Kind 14 oder 15 ist, dann werde ich es fragen, ob es auch so einen Quatsch Bock hat. Und dann soll es sich selbst entscheiden. Aber ich fange nicht an mit so einem Scheiß Taufquatsch. Hä? Soll es selber herausfinden, dass es sowas gibt wie Religion. Das würde ich nicht mal irgendwie. Agenda-Setting ist auch ein wichtiges Ding in diesem Fall. Da würde ich sagen, naja, einfach gar nicht erst darauf hinweisen. Ja, oder vielleicht immer direkt so Horrorgeschichten erzählen von wegen so, ja, und dann, dann kam Jesus und vergewaltigte alle Fünfjährigen. Und ich bin 4, oh mein Gott. Oh nein, nächstes Jahr ist es soweit. Du hast noch ein Jahr zu leben. Wir alle sind nur Geister. Sorry, wir mussten alle dadurch, Thorsten, klein Thorsten. Ich musste auch dadurch, deine Mutter musste dadurch. Jesus selbst musste sogar dadurch. Irgendwann sind wir alle dran. Ey, kann ich bitte auch irgendwie, wenn du mal Kinder bekommen solltest, dann irgendeine Rolle einnehmen? Du könntest gerne die Rolle des Pädophilen irgendwie einnehmen, weil dann habe ich wirklich was zu lachen. Anscheinend. Nee, ich weiß gar nicht, was könnte ich denn? Oder eher Trauzeuge. Wir haben uns also hier versammelt mit Thorsten und. Ja, Trauzeuge, da musst du ja nur daneben stehen und meine Bachelorparty quasi organisieren. Das ist ja nichts Lustiges. Doch, ich bin auch noch irgendwie Rede. Ich weiß gar nicht, was könntest du denn Lustiges machen denn? Also, was. Vielleicht gibt es bis dahin ja irgendwie so ein genderneutrales Amt als Aufseher des Kindes oder so. Warum genderneutral? Warum ist das Amt für mich genderneutral? Ja, aber guck mal, hast du irgendwann schon mal gehört, dass es einen Kinderjungen gibt? Nee, es gibt nur Kindermädchen. Ich bin verwirrt. Ich will einfach nur irgendwie in deine Familie aufgenommen werden, das ist alles. Ich will einfach nur irgendwie Jona, ich habe vielleicht eine Blutsfamilie, aber meine einzige und einzig wahre Familie, das bist du und alle Zuhörer des Langeweile-Podcasts. Tja, schade, dass man sich leider nur einmal die Woche sieht, beziehungsweise oder hört. Auch. Ja, aber ich meine, man kann ja auch nicht immer so viel Zeit mit jemandem verbringen. Irgendwann geht man sich halt auf den Sack oder hat man keinen Bock mehr. Und ich finde, dann ist es halt qualitativ besser, wenn man, also Quality Time und nicht Quantity Time. Ey, wir müssen auch hart dran arbeiten an diesem Podcast, redaktionell ihn vorbereiten, Stories komplett einfach ausdenken. Ja. Das ist auch schon harte Arbeit, ne? Deswegen einmal in der Woche ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir haben übrigens ganz kurz noch gesagt, meine Stimme senkt sich auch schon ein wenig, wie ihr hört, aber wir sind, ich glaube, vorhin hatten wir schon ein paar Mess-Ups. Oh, echt? Ja, irgendwas mit. Meinst du mit Subs so Geldsklaven oder potenzielle Geldsklaven, das ist richtig. Ich glaube, wir hatten vorhin tatsächlich 74 Leute bei Feedburner, also so insgesamt. Ich überlege mir gerade, wie ich diese Zahl überblenden kann und wo dann 5 Millionen dann quasi rauskommen mit so einer Roboterstimme. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja ein offener und transparenter Podcast, wo überhaupt nichts gefaked wird, wo nur wahre Geschichten erzählt werden und auch nichts überspitzt dargestellt wird. Deswegen würde ich sagen, entlasse ich uns alle mal ins Wochenende. Genau, oder, nächste Woche dann ein bisschen was für einen Dreamhack. Seid gespannt, ob ich da was zu erzählen kann, was da so passiert. Der neueste, heißeste Shit vom Streamermarkt. Ja, und viele Cosplayer sind da ja auch und so. Und 2000 Nerds, die am Zocken sind und sich 3 Tage lang nicht duschen. Also ich glaube, das wird ganz interessant. Ach, so ein bisschen Flashbacks in die Kindheit finde ich super, ja. Ja, ich glaube, dann packen wir jetzt hier quasi unsere Sachen zusammen und hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Auf Wiedersehen. Nein, aufstehen, also einschalten und abschalten. Ist schon gecuttet, oder? Nee, tschüss. Ja,